das Zufall oder nicht? Weißt du, was ich meine? Dass du in meinen Armen liegst. Ich öffne mich für deine. Deine Augen glänzen sanft. Deine Stimme klingt so warm. Wie konnten wir wissen, dass dies alles so einfach kam? Ein Augenblick ist schon genug. Deine Haut fühlt sich gut an. Es ist wohl das Leben, es tut halt, was es kann. Rote Flügel schlagen in mir, lassen dich wissen, du gehörst zu mir. Rote Flügel in meinem Bauch, rote Flügel, spürst du sie, spürst du sie auch? Kerzenschein und Stille, ich fahre durch dein Haar. Ist wohl nur ein Hauch, so kurz und unscheinbar. Doch dann sehe ich, du lächelst, blickst mich mit deinen Augen an. Es ist wohl die Liebe, sie tut all das, sie kann. Rote Flügel schlagen in mir, lassen dich wissen, du gehörst zu mir. Rote Flügel in meinem Bauch, rote Flügel, spürst du sie, spürst du sie, spürst du sie, spürst du sie auch, rote Flügel. Schlagen in mir, lassen dich wissen, du gehörst zu mir. Rote Flügel in meinem Bauch, rote Flügel, spürst du sie, spürst du sie, spürst du sie, spürst du sie auch.